else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, I feel as one. Die letzten Worte, die Catherine Williams gerade sang, könnte man so übersetzen. Ganz allein, das ist alles, was wir sind. In einer anderen Zeile heißt es, I wish I were like you, easily amused. Ich wünschte, ich wäre so wie du, leicht zu amüsieren. All apologies heißt der Song, sinngemäß übersetzt mit so viel wie, ich entschuldige mich für alles. Catherine Williams hat diesen Song nicht selber geschrieben, er stammt aus der Feder von Kurt Cobain. Im Original erschien er auf dem Nirvana-Album In Utero Ende 1993 und als Single-Auskopplung. Catherine Williams ist nicht die erste, die dem Song ein nicht-elektrisches Ambiente verlieh. Nirvana selber haben den Song in einer Unplugged-Session für MTV neu interpretiert. Im Rahmen der Songauswahl für Catherine Williams' neues Album mit Coverversionen war ihr der Kurt Cobain-Song empfohlen worden. Im CD-Booklet schreibt Catherine Williams, ihr selber wäre es nie eingefallen, einen Nirvana-Song zu covern, Kurt Cobains Gesang sei so eigen und einzigartig. Die Originalversion beschreibt sie als ziemlich knurrend und wütend. Die neue Fassung sei auf eine andere Art düster, irgendwie bedrohlich, aber gleichzeitig mit einem Gefühl von Leichtigkeit. Catherine Williams' fast naiv, unschuldig anmutender Gesang verfremdet die deprimierte Botschaft des Songs. Und so ein Gegensatz kann bekanntlich das Gesagte noch eindringlicher machen. Und dann ist da noch der Spuk des Streicherarrangements von Laura Reed. An anderer Stelle des Booklets weist Catherine Williams darauf hin, dass sie in der Band nach dem Prinzip vorgehe, so wenig wie möglich Töne für den größtmöglichen Effekt. Manchmal wären bloß 6 Sekunden eines Cello-Parts genau das, was ein Song brauche. Lauter Coverversionen gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk und deshalb lohnt es sich, noch etwas bei Catherine Williams zu verweilen. Relations ist der mehrfach interpretierbare Titel ihres dritten Albums seit 2000. Catherine Williams teilt den Käufern der neuen CD im Booklet dankenswerterweise die Gründe ihrer Songauswahl mit und erklärt, wie sie und die Bandmitglieder mit den Songs anderer umgehen. Von allen möglichen Leuten kamen Kompilationen mit Songempfehlungen. Sie selber verteilte alle ihre alten Platten auf dem Boden. Die Cellistin Laura Reed kam vorbei und gemeinsam wurden die Songs gehört und dann ausprobiert. Die Songs in ihrer ursprünglichen Form zu spielen, schreibt Catherine Williams im Booklet, sie auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, so als ob ich sie geschrieben hätte, das war für mich als Songschreiberin sehr wertvoll. Ich konnte verstehen, wie Songs geschrieben wurden, wie an ihnen gearbeitet wurde. Es ist spannend, sich vorzustellen, dass einer dieser Versionen jemanden dazu veranlassen könnte, sich das Original zu kaufen. Einige der Songs, die auf dem Album landeten, waren für mich überraschend. Ich dachte, ich würde bestimmt einen Dylan-Song covern und etwas von den Beatles oder John Lennon. Aber manchmal wählen sich Songs dich aus, ohne ersichtlichen Grund. Es ist wie bei Freunden, man kann nicht genau sagen, warum die Beziehungen funktionieren, man hat halt zu manchen Leuten einen Draht. Soweit Catherine Williams über die Kunst der Coverversionen und die der zwischenmenschlichen Beziehungen. face is slack, the kidneys burn, and the smile of my back will never learn. But I'm not going back to the slow life, 'cause every step is a drag and peace is a kite. Of materials you never catch, come up for a snatch, up from hell once in a while. I'm Jack from a burning ring. My face is slack and I think, think, think. Just think, think, think. I'm too fast to write, too fast to work. I just burn, burn, burn. I just burn, burn, burn. And drank for 3 decades. I'm 45, 'cause I'm Jack. I eat hot dogs, I live off pies. I'm 45, 'cause I'm Jack. popstock, I mix my popstock. A popstock, I mix my popstock. A popstock, I mix my popstock. A popstock, I mix my popstock. Popstock, I mix my popstock. Popstock, I mix my popstock. Ausschließlich Coverversionen gibt es heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade noch mehr Musik aus dem Jahr 2004, von Neuerscheinungen, die ganz dem Nachempfinden und Neuerfinden mehr oder weniger bekannter Songs gewidmet sind. Drei waren gerade hintereinander zu hören. Los ging die Trilogie mit der Band University of Errors. Und wer seine Band University of Errors nennt, verdient schon mal Vorschusslorbeeren für die Fähigkeit zur Selbstironie. Professor Paradox von der Irrtümer-Universität bittet dann noch im CD-Booklet, quasi als Hausaufgabe für die Studiosi, E-Mails zu schicken, betreffs der Arrangements und der Qualität seines Gesangs. Professor Paradox ist circa Mitte 60 und vermutlich eher bekannt als David Allen und Gründer der Bands Soft Machine und Gong. Zusammen mit wesentlich jüngeren Musikern aus der Gegend von San Francisco gründete David Allen 1998 die University of Errors. Das vierte Album der Band ist gerade erschienen. Es ist ganz den Songs aus der Frühzeit von Soft Machine gewidmet, aus den Jahren 1966-67. Die meisten der Originale erschienen nur in Demo-Versionen, Jahre nachdem sie aufgenommen worden waren. Manche Songs tauchten erst auf Soloalben von Soft Machines ersten Bassisten Kevin Ayers auf. Einer der Ayers-Songs hieß im Repertoire der Soft Machine Jet Propelled Photographs. Als Ayers ihn 1970 zum Titelsong seiner zweiten Soloplatte machte, war daraus Shooting at the Moon geworden. Shooting at the Moon war auch gerade zu hören, und zwar in der Version von University of Errors. Das Album mit dem angemessen neu psychedelisierten Interpretationen der University of Errors heißt Jet Propelled Photographs. Die beiden Songs nach der Irrtümer-Universität kamen von einer Doppel-CD mit dem Titel Perverted by Mark E., pervertiert oder verdorben von Mark E. Mit Mark E. ist der Gründer und Chef der britischen Band The Fall gemeint. Nach 1,5 Jahren Arbeit ist in diesem Jahr beim Hamburger Zickzack-Label eine Kompilation mit Neuinterpretationen von The Fall-Songs erschienen, die meisten extra für dieses Projekt aufgenommen, und ein paar von The Fall inspirierte Eigenkompositionen von Bands gibt's noch obendrein. Zwei Songs von dem Tribut-Sampler waren gerade zu hören, zuerst die Solinger Band Ziff mit Fiery Jack und danach Joey Head mit Chock Stock. Beide Songs erschienen in der Originalversion von The Fall im Jahr 1979. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete, up in head. I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new. Kurzer Ausflug in ein paralleles Musikuniversum, in dem Madonna und Deep Purple endlich zu ihren alpinen bzw. lateinamerikanischen Wurzeln zurückgefunden haben. Das schier Unmögliche schafft mit Leichtigkeit Senor Coconut and His Orchestra, einen Song wiederzubeleben, der eigentlich schon totgespielt und totgehört war. Im Latin-Feeling mit Marimbafon und Bläsern macht mir zumindest Smoke on the Water so viel Spaß, wie ehedem die ersten Kontakte mit dem Original von Ritchie Blackmore & Co. Im Jahr 2003 ist die Version auf Senor Coconuts CD-Single erschienen und eine Latin-House-Version gibt's auf dieser kleinen Platte obendrein noch, aber für die reicht heute leider die Zeit nicht. Manchmal schaffen es Coverversionen auch Songs schmackhaft zu machen, die einem im Original nicht besonders zusagten. Ein Sextett plus Sängerin aus Wien schafften das bei mir mit der Oberkreiner-Version von Madonnas Like a Virgin. Global Kreiner nennen sie sich, genauso heißt auch ihre Debütplatte. Anne, Marie Höller und Kollegen wischen mit leichtem Schwung und viel Kompetenz nicht nur Vorurteile gegen bestimmte Spielarten der Volksmusik vom Tisch. Auch andere Hörgewohnheiten werden genüsslich unterwandert, bis man eben im parallelen Musikuniversum gelandet ist, wo zum Beispiel LaBelle's Lady Marmalade nicht in New Orleans wohnt, sondern in der Heimat von Slavko Avsenik. Okay. nature's with me, biology's with me, physical interests are with me, I hear my ears, I hear my head. Etwas spricht genau über mir zusammen, got the walls start shaking, and I am making it. There are things I love to hate and certain things that I hate to love. There might be someone feeling threatened when I say I'm in need. You're serious to death, because death has become to dream. Und du sollst dich ja einfremden oder um die Liebe rumdrücken. You shook me all night long. Yeah, you shook me all night long. You don't behave, you're just plausible. You manage to exploit someone while you're alone. And you just listen because you knew that anything speaks to you. Otherwise you wouldn't be here if you weren't blood. Just don't understand the pain. You trust your own lines too long. Come to tight, come to your side, and you never stop wondering. There's a price for getting excited. You shook me all night long. Yeah, you shook me all night long. Die Aneignung eines fremden Songs kann auf vielerlei Art geschehen. Zwischen möglichst originalgetreuem Nachspielen und völligem Umkrempeln ist alles möglich. Man spielt Songs nach, weil man sich mit ihnen identifiziert oder weil man sie scheußlich findet oder zu oft gehört hat und sie kaputt spielen will oder weil man sie neu entdecken will. Das war gerade eine Doublette mit zwei Coverversionen aus Deutschland. Zuerst gab es einen Song vom weißen Doppelalbum der Beatles in der Version von Klaus Beyer, zu finden auf seiner Vinyl-EP Klaus Beyer Sings the Beatles. Sie erschien meines Wissens Ende der 90er Jahre. Klaus Beyer schreibt zwar auch seine eigenen Songs, sein Hauptaugenmerk ist aber seit Jahren der Songkanon der Beatles. Klaus Beyer covert gleich komplette Beatles-Alben, Sgt. Pepper's zum Beispiel oder Rubber Soul. Und natürlich heißt letzteres Album bei Klaus Beyer Gummiseele. Vielen Dank an dieser Stelle an Michael Festerling, der mir die Klaus Beyer-Platte für diese Sendung zugänglich gemacht hat. Nach Klaus Beyer gab es eine originelle und sehr schöne neue Interpretation einer AC/DC-Nummer, komplett mit Zitaten aus mindestens einem weiteren AC/DC-Song und mit deutschen Texteinschüben, die auf mich ziemlich existenzialistisch wirken. Christoph Schreuf heißt der Interpret. You Shook Me All Night Long von AC/DC ist der Ausgangspunkt seiner Meditationen und gefunden habe ich Christoph Schreufs Version auf einer Kassette des Antifa-Labels In God and Marks We Trust. Die Kassette mit meistens lauten Coverversionen diverser Hits und Nicht-Hits erschien bereits 1999. Die erste Stunde der Soundcheck-Revue mit Coverversionen geht so langsam zu Ende. Das waren gerade zwei Nummern, die im Original von Kraftwerk und Metallica stammen. Los ging's mit dem Balanescu-Quartett und ihrer stellenweise mittelalterlich anmutenden Version von Autobahn. 1992 erschien sie auf dem Album Possessed des Balanescu-Quartetts. Und gerade eben sägten die vier Cellisten von Apocalyptica die Metallica-Nummer Sad but True, zu finden auf Apocalypticas Debütalbum aus dem Jahr 1996. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde einer der beiden Gitarristen der neuen Allman Brothers Band, Derek Trucks, mit seiner fantastischen Band. Afro Blue, einigen vielleicht in der Interpretation von John Coltrane vertraut, komponiert von Mongo Santa Maria. Derek Trucks, Gitarre, Kofi Burbridge, Flöte, Afro Blue. Thank you.